Comic als Kunst. Sie hörten eine Führung durch die Bilderwelten des Will Eisner von 4. Jahrhundert vor Christus, ein Werk, das dem abendländischen Denken eine breite Spur gewiesen hat. Allein die Verbreitung des Christentums wäre ohne das Transportmittel platonischer Ideen nicht möglich gewesen. Platons Schriften sind in vielen Passagen aber auch poetische Prosa. Ganz sicher im Phaidon, jenem Dialog, welcher die erste Schaffensperiode abschließt und zum Hauptwerk Politeia überleitet. Das Grundgesetz dieses Dialogs liegt darin, dass der Gesprächsführer, es ist wie in seinen meisten Dialogen Platons Lehrer Sokrates, seine Gesprächspartner in einen Beweisnotstand bringt und so die Unmöglichkeit von deren Meinung und eine neue Einsicht aufzeigt. Im Phaidon ist es der Gedanke der Unsterblichkeit der Seele, der im Gespräch der Freunde mit dem zum Tode verurteilten Sokrates erörtert wird. Sie hören eine Produktion aus dem Jahre 1981 in den Rollen Sigmar Schneider, Manfred Tümmler und Wolfgang Kieling. Phaidon, ein Dialog des Platon. Nach der Übersetzung von Rudolf Kassner, für den Funk bearbeitet von Willi Schmidt. Warst du, Phaidon, selbst bei Sokrates an jenem Tage, als er im Gefängnis das Gift trank? Oder hast du es von einem anderen gehört? Ich war selbst bei ihm, Echekrates. Sag, wovon hat Sokrates vor seinem Tode noch zu euch gesprochen? Und wie ist er gestorben? Ich möchte das so gern wissen. Aber niemand hat bisher mehr zu berichten vermocht, als dass Sokrates eben das Gift trank und daran starb. Ihr habt also auch nicht erfahren, wie der Prozess verlief? Doch, davon hat uns jemand erzählt. Und wir haben uns gewundert, dass Sokrates so lange nach seiner Verurteilung starb. Wie ist das zugegangen, Phaidon? Das war Zufall, Echekrates. Reiner Zufall. Denn gerade an dem Tage, bevor man das Urteil fällte, wurde das Schiff begrenzt, das die Athener nach Delos schicken. Was ist das für ein Schiff? Das ist jenes Schiff, in welchem, wie in Athen die Sage geht, Theseus jene 7 Knaben und 7 Mädchen nach Kreta brachte. Damals heißt es, gelobten die Athener dem Apollon für den Fall, dass die Knaben und Mädchen vom Opfertode gerettet würden, sollte jedes Jahr ein Festzug nach Delos gehen. Theseus nun rettete die Knaben und Mädchen und mit ihnen sich selbst. Und seither senden die Athener Jahr für Jahr den Festzug zum Gott. Während dieser Zeit darf sich die Stadt nicht mit Blut beflecken. Sie darf keine Hinrichtung vollziehen. So lange, bis das Schiff nach Delos und wieder zurück nach Athen gelangt ist. Nicht selten braucht dies lange Zeit, wenn zufällig ungünstige Winde das Schiff aufhalten. Der Opferzug beginnt damit, dass der Priester des Apollon das Heck des Schiffes begrenzt. Das geschah, wie gesagt, einen Tag vor dem Todesurteil. Und darum musste Sokrates so lange Zeit noch im Gefängnis verbringen. Die ganze Zeit zwischen Fällen und Vollstrecken des Urteils. Und wie verhielt sich Sokrates vor seinem Tode, Phaidon? Was sprach er noch alles und was tat er? Wer von seinen Freunden war dabei? Oder ließen die Richter niemanden vor? Musste der Mann von seinen Freunden verlassen sterben? Keineswegs. Es waren einige Freunde um ihn. Tu mir also den Gefallen und erzähle alles so ausführlich wie möglich. Sokrates schien glücklich zu sein, Echekrates. Wie? Seine Haltung und seine Worte verrieten nur Glück. So furchtlos und gefasst nahm er den Tod auf sich, dass ich den Eindruck hatte, dieser Mann scheidet nicht ohne göttliche Sendung von uns. Wenn je ein Mensch, so wird er sich auch dort unten im Hades wohlbefinden. Und darum war in mir nichts von Mitleid, wie es bei einem so traurigen Anlass zu erwarten gewesen wäre. Allerdings auch nichts von der Freude, wie sie in uns lebte, so oft wir zusammen Philosophie übten. Die tägliche Unterhaltung. Denn selbst diesmal war das unser Gesprächsstoff. Philosophie? Ja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Eine merkwürdige Ergriffenheit war in mir. Eine ungewohnte Mischung von Freude und Trauer, wenn ich daran denken musste, dass Sokrates nun gleich sterben werde. Wer war denn noch anwesend? Von den Einheimischen Apollodoros, dann Kritopoulos und dessen Vater Kriton. Platon? Platon, glaube ich, war krank. Waren auch Fremde da? Ja. Simmias und Kebes aus Theben. Hm. Nun weiter. Worüber habt ihr euch also, wie du sagst, unterhalten? Ich will versuchen, dir alles von Anfang an zu berichten. Denn schon die Tage vorher pflegten wir Sokrates zu besuchen und versammelten uns jedes Mal frühzeitig vor dem Gefängnis, bis wir eintreten durften. An jenem Tage hatten wir erfahren, dass das Schiff aus Delos zurückgekehrt sei und trafen uns so früh wie möglich vor dem Gefängnistor. Doch der Gefängniswärter, der uns zu öffnen pflegte, hieß uns noch warten und nicht eher hineingehen, bis er uns die Erlaubnis gegeben hätte. Man nehme Sokrates gerade die Fesseln ab, sagte er, und verkünde ihm, dass er heute noch sterben müsse. Es dauerte aber nicht lange, da kam er wieder zurück und ließ uns eintreten. Wir fanden Sokrates schon ohne Fesseln. Er setzte sich auf seinem Lager auf, zog ein Bein an und rieb es mit der Hand. Dabei sagte er, es sei doch sonderbar, wie das, was die Menschen angenehm nennen, in seltsamer Beziehung stehe zu seinem Gegenteil, zum Schmerzhaften. Das könne man an ihm beobachten. Nachdem er infolge der Fesseln im Beine Schmerzen gehabt, scheine jetzt das Wohlbehagen nachzukommen. Dann sagte er, ich gehe heute schon von euch. Die Athener wollen es so. Und wer klug ist, sollte mir folgen. So bald wie möglich. Und freudig. Da sagte Simmias, was du da verlangst, Sokrates. Niemand wird die geringste Lust zeigen, dir zu folgen. So? Ist denn niemand hier Philosoph? Doch. Ich wenigstens halte mich dafür. So wirst du mir auch nachfolgen wollen. Du und jeder, der sich der Philosophie ergeben hat. Ich meine freilich damit nicht, dass er Hand an sich selber legen soll, denn das gilt für frevelhaft. Was willst du damit sagen, Sokrates? Fragte Kebes, dass es frevelhaft sei, an sich selber Hand anzulegen. Dass aber der Philosoph willig dem Sterbenden in den Tod folgen solle. Ich verstehe dich nicht, Kebes. Du und Simmias, ihr seid doch viel mit Philolaos zusammen gewesen. Habt ihr ihn nie darüber reden hören? Das schon, sagte Simmias, aber niemals eindeutig. Auch ich rede hier nur nach, was ich darüber gehört habe. Und das will ich euch gern mitteilen. Aber vielleicht darf und muss auch über diese Reise in die Unterwelt nachdenken, wer dorthin unterwegs ist. Was sollten wir schließlich auch anderes tun in der Zeit bis zum Sonnenuntergang? Warum also soll es dem Menschen nicht freistehen, sich das Leben zu nehmen? In der Tat magst du dich wundern, dass Menschen, für welche der Tod eine Wohltat wäre, gottlos handeln sollten, wenn sie sich selbst diese Wohltat erwiesen, dass sie vielmehr warten müssten, bis sie ihnen ein anderer erweise. Da antwortete Kebes in seiner Mundart, ein wenig lächelnd, weht Gott. Gewiss. An und für sich müsste es einem widersinnig erscheinen. Vielleicht steckt aber doch ein gewisser Sinn darin, dass die Götter da seien, um für uns Sorge zu tragen, dass wir Menschen sozusagen zum Eigentum der Götter gehören. Hältst du das nicht auch für richtig? Gewiss. Du siehst also, vielleicht ist es doch nicht so unsinnig, dass ein Mensch sich nicht früher töten darf, bis ihm der Gott eine ausweglose Not geschickt hat. Eine Not gleich dieser, die mich jetzt zwingt. Das sehe ich ein. Aber dann scheint mir wiederum deine Forderung, dass die Philosophen freudig in den Tod gehen sollten, unlogisch. Hm. Wenn das, was du eben jetzt gesagt hast, richtig ist, dass nämlich Gott für uns Sorge trage und wir Gottes Eigentum wären. Mhm. Ich verstehe dann nämlich nicht, warum gerade die weisesten Menschen sich gerne jene Obhut entziehen wollten, unter welche die edelsten Behüter allen Wesens, die Götter, sie gestellt hätten. Kein Mensch wird doch meinen, dass er selber, unbehütet und frei geworden, besser für sich sorge. Du siehst, Sokrates, auf diese Weise gelangen wir zum Gegenteil deiner Behauptung. Das heißt, die Besonnenen dürften unwillig in den Tod gehen und nur die Toren müssten sich über ihren Tod freuen. Sokrates schien sich über den Eifer des Kebes zu freuen. Und mit einem Blicke auf uns sagte er, Kebes sei findig und habe immer Einwände und glaube nicht so bald, was man ihm sage. Da fiel Simmias ein. Auch diesmal hat Kebes recht. Er hat mit seinen Worten auf dich gezielt. Denn du nimmst es sehr leicht, uns zu verlassen. Und die Götter. Ihr habt beide recht. Wenn ihr damit sagen wollt, ich müsse mich vor euch rechtfertigen. Wie jüngst vor Gericht. Ja, das wollen wir, sagte Simmias. Wohlan, so will ich es denn versuchen. Mit mehr Überzeugungskraft, wie ich hoffe, als vor meinen Richtern. Simmias und Kebes, ich sage euch, wenn ich nicht den festen Glauben hätte, zu weisen und guten Göttern zu kommen und dann auch zu Verstorbenen, die edler sind als die Menschen hier. Es wäre Unrecht von mir, mich gegen meinen Tod nicht zu sträuben. Ich habe aber die gewisse Hoffnung, dass es im Jenseits ein Leben gebe für die Verstorbenen und dass, wie dies schon seit je behauptet wird, es dort den Guten besser ergehe als den Bösen und... Sokrates, unterbrach ihn Simmias. Du weißt also von diesem Leben jenseits und gedenkst mit diesem Wissen von uns zu scheiden? Willst du uns nichts davon mitteilen? Dein Wissen ist ein hohes Gut und soll uns allen gemeinsam sein. Und es wird dich zugleich vor uns freisprechen, wenn deine Worte uns überzeugen. Ich will es versuchen, doch zuerst möchte ich noch hören, was unser Kriton mir zu sagen hat. Er wartet schon lange darauf. Ich will nur wiederholen, sagte Kriton, was mir der Mann, der dir das Gift reichen wird, vorhin gesagt hat, Sokrates. Wir sollten dich darauf aufmerksam machen, so wenig wie möglich zu reden. So. Er meint nämlich, wenn wir reden, so erhitzen wir uns zu sehr. Und das verträgt sich nicht mit dem Gift. Auf diese Weise, sagt er, hätten schon manche zwei, ja dreimal vom Gifte trinken müssen. Lass es gut sein, Kriton. Der Mann soll seine Sache machen und so viel Gift vorbereiten, dass er mir davon auch zweimal geben kann. Ja, wenn es sein muss, dreimal. Ich wusste es, sagte Kriton. Aber der Mann gibt mir keine Ruhe. Lass ihn. Ich bin hier vor meinen Richtern und will euch jetzt Rede stehen. Warum ein Mann, der sich ernstlich sein ganzes Leben lang mit Philosophie beschäftigt hat, mutig sterben und der frohen Hoffnung sein darf, höchster Güter dort nach seinem Tode teilhaftig zu werden. Wie ich darüber denke, das will ich euch sagen. Darum wäre es geradezu lächerlich, sein Leben lang an den Tod zu denken, dann aber in der Todesstunde sich gegen den eigenen Wunsch und das eigene Ziel zu kehren. Da lachte Simmias und rief, Sokrates, mir ist jetzt bei Gott nicht zum Lachen, aber ich kann mir nicht helfen. Wenn dich die Leute draußen hörten, sagten sie gewiss, das stimmt. Die Philosophen wollen sterben und sehnen sich nach dem Tode. Und wir sind uns im Klaren darüber, warum. Warum? Weil sie den Tod auch verdienen. Und sie würden mit allem sogar recht haben, diese Leute, nur damit nicht, dass sie sich im Klaren wären, warum. Denn diese Leute wissen nicht, warum sich die wahren Philosophen nach dem Tode sehnen und warum sie den Tod auch verdienen. Sie wissen es nicht. Nein. Doch lassen wir sie gewähren und reden wir lieber zu uns selber. Was, glauben wir, ist nun der Tod? Er ist doch etwas. Gewiss. Doch nichts anderes als die Befreiung der Seele vom Körper. Und das hieße dann gestorben sein. Der Körper und die Seele sind voneinander getrennt und ein jegliches ist mit sich allein gelassen. Oder ist der Tod etwas anderes? Nein, das ist der Tod. Gleich werden wir besser wissen, worauf es ankommt. Glaubst du, dass es zu einem Philosophen gehöre, nach den sogenannten Genüssen des Lebens zu trachten, etwa nach leckeren Speisen und erlesenen Getränken oder nach den Freuden der Liebe? Nein. Mit einem Wort, des Philosophen Sorge wird überhaupt nicht dem eigenen Leib gelten, sondern seiner Seele. Das ist doch wohl auch deine Ansicht. Ja. Demnach wird der Philosoph sich dir gerade darin recht eigentlich offenbaren und von den anderen Menschen unterscheiden, dass er seine Seele von jeglicher Teilhabe des Leibes entbinde. Offenbar. Und viele Menschen meinen doch, Simmias, wer sich so wenig um die Genüsse des Leibes kümmere, der sei stets schon ganz nahe am Tode. Da sprichst du sehr wahr. Wie erwerben wir Menschen uns aber Einsicht und Vernunft? Ist der Leib nicht ein Hemmnis bei der Erkenntnissuche? Ein Hemmnis? Ich meine es so, Simmias. Ist in dem, was du mit Ohren hörst und mit Augen siehst, Wahrheit? Sollte es wirklich bloßes Geschwätz sein, wenn die Dichter immer wieder ausrufen, dass wir Menschen nichts mit Ohren hören und mit Augen sehen, was deutlich wäre? Und wenn selbst die Wahrnehmungen dieser Sinne undeutlich sind, so sind es die übrigen wohl noch viel mehr, da sie beschränkter sind. Glaubst du nicht? Entschieden. Wann also, fragte Sokrates, stoße die Seele auf die Wahrheit? Denn so oft die Seele versuche, mit den Sinnen nach der Wahrheit zu forschen, täusche sie sich. Das sei uns doch klar. Und Simmias sagte, du hast recht. So wird der Seele also nur im Denken, wenn überhaupt, ein Teil der Wahrheit offenbar. Und die Gedanken der Seele sind am reinsten, wenn weder Gehör noch Gesicht sie stören, wenn keine Freude und kein Schmerz sie bekümmern. Die Seele denkt am schönsten, wenn sie den Leib Leib sein lässt und mit sich allein und, soweit ihr dies vergönnt ist, mit dem wirklichen Sein verbunden ist. Doch gehen wir weiter. Behaupten wir nicht, dass es eine Gerechtigkeit an sich gebe und eine Schönheit an sich und das Gute? Selbstverständlich. Und sage, hast du diese Gerechtigkeit, diese Schönheit, dieses Gute je mit Augen gesehen? Nein. Wird also nicht der am ehesten auf die Wahrheit stoßen, der ohne seine Augen, ohne überhaupt seine Sinne in sein Denken einzubeziehen, nur mit klarem Verstande, entbunden sozusagen von seinem ganzen Leibe, der die Seele nur verwirrt, nach der Wahrheit sucht? Wie recht du hast, Sokrates. Müsse sich danach nicht, sagte Sokrates, unter den wahren Philosophen die gleiche Anschauung bilden, der sie auch untereinander etwa folgenden Ausdruck gäben. Nur ein schmaler Pfad führt uns aus den Irrsalen ans Ziel. So etwa, Simmias, müssten alle echten Jünger der Wahrheit zueinander reden. Denn solange noch unsere Sinne sich in das Denken mischen und die Seele mit dem Leib, diesem Übel, verkoppelt ist, werden wir nie erlangen können, was wir ersehnten. Die, nennen wir es, die Wahrheit. Denn die Sinne erfüllen uns mit Wollust, mit Begierden, mit Furcht und bunten Lügen und viel Geschwätz, sodass wir ihretwegen in der Tat nie recht, wie man sagt, zur Besinnung kommen. Aufruhr und Kriege bringt uns nur der Leib und seine Gier ins Land. Denn alle Kriege sind um Gold entstanden. Und wir müssen Gold haben, weil wir die Sklaven unseres Leibes sind. Und darum, aus allen diesen Gründen, haben wir keine Muße zur Philosophie. Damit ist in der Tat bewiesen, dass soll uns das reine Wissen werden, wir mit reiner Seele die Dinge ansehen müssen. Nur dann wird uns, scheint es, zuteil, wonach wir verlangen und worein wir recht eigentlich verliebt sind. die Erkenntnis. Und zwar dann, wenn wir einmal gestorben sind. Denn das Wissen kommt uns erst nach dem Tode. Dann erst, gereinigt und ledig der Torheit unseres Leibes, dürfen wir uns wohl zu unseresgleichen gesellen und aus uns selbst unmittelbar alles klar erkennen. Und das ist dann vielleicht die Wahrheit. Denn nur wer rein ist, darf das Reine berühren. So, Simjas, meine ich, müssen alle echten Jünger der Wahrheit zueinander reden. So müssen sie es glauben. Habe ich recht? Mit jedem Wort, Sokrates. Wenn das also wahr ist, Freund, habe ich da nicht viel Hoffnung, dort, wohin ich jetzt gehe, wirklich zu erwerben, was in meinem ganzen langen Leben meine einzige Sorge und Arbeit gewesen? So dass auch ein anderer die Reise, auf die sie mich schicken, frohen Mutes antreten darf, wenn er nur glaubt, reinen Geistes zu sein. Und wird diese Reinigung nicht eben darin bestehen, dass wir, wie gesagt, die Seele vom Leibe trennen, soweit es geht, damit sie zu sich selbst kommt? Ja. Und heißt das nicht Tod, die Erlösung der Seele vom Leibe? Ja. Um die Seele zu erlösen, darum bemühen sich vor allem und einzig die echten Philosophen. Ja, gerade das ist deren ganze Sorge, diese Erlösung, nicht wahr? Offenbar. Sage, müsste ein Mann nicht, wie ich zu Anfang gesagt habe, lächerlich sein, der sich sein ganzes Leben auf den Tod vorbereitet hätte, in der Todesstunde aber sich gegen den Tod sträubte? Wäre er nicht entschieden lächerlich? Entschieden. Die echten Philosophen üben sich also wahrhaftig im Sterben. Und nichts fürchten sie weniger als den Tod, da sie in ihm das zu finden hoffen, was sie ihr ganzes Leben ersehnt, die Einsicht und Vernunft. Sprich, Simias, sollte nur, wer einen Geliebten oder ein Weib oder einen Sohn verloren hat, gern in die Unterwelt gehen, da ihn die Hoffnung treibt, dort die wiederzusehen, nach denen er sich sehnt. Der Mensch aber, der die Erkenntnis liebt und sie nur tief unten in der Welt der Geister finden kann, er sollte sich gegen seinen Tod wehren und dem Tode nicht willig folgen? Nein, Freund, das dürfen wir nicht glauben, sofern dieser Mensch wahrhaftig ein Weisheitliebender ist. Fändest du aber einen Mann, Simias, sagte Sokrates, der vor dem Tode zurückscheute, verriete der dir nicht deutlich, dass er nicht die Weisheit geliebt hat, sondern nur den eigenen Leib? Wer den Leib liebt, der liebt auch das Gold. Oder ist ruhmsüchtig. Eines von beiden. Oder beides zugleich. Ja, das ist sehr wahr. Sage, Simias, wird dem Philosophen nicht auch das eignen, was wir Tapferkeit nennen? Dem Philosophen mehr als anderen? Und damit auch die Besonnenheit, ich meine das, was auch die Menge Besonnenheit nennt, sich nicht von Leidenschaften verwirren und hinreißen lassen, sondern die Gier verachten und bändigen. Unbedingt. Wenn du aber jetzt an die Tapferkeit und Besonnenheit der meisten Menschen denkst, so werden sie dir recht sonderbar vorkommen. Wie meinst du das, Sokrates? Nun, weil sie sich fürchten. Aus ganz gemeiner Furcht sind diese Tapferen tapfer. Wie alle Menschen, mit Ausnahme der Philosophen. Ist das nicht widersinnig? Aus Furcht, aus Feigheit tapfer sein? Doch. Und nimm jetzt einmal die Mäßigen. Sie haben Angst, ihre Genüsse opfern zu müssen, die ihr einziger Wunsch sind. Darum enthalten sie sich der großen Laster und lassen sich von den Kleinen beherrschen. Das heißt ungefähr so viel wie, ein Mensch ist aus Unmäßigkeit mäßig. Jetzt verstehe ich dich. Das alles entfernt sich weit von der Wahrheit, die doch in der Reinigung von aller falschen Mäßigung und Tapferkeit besteht. Dessen werden aber nur wenige teilhaftig, eben die Philosophen. Und unter diese mich zu reihen, habe ich mich nach Kräften im Leben gemüht. Ob ich aber den richtigen Weg zu Ende gegangen bin, das werde ich in wenigen Stunden wissen. Das also, fuhr er zu Simias und Kebes gewandt fort, habe er zu seiner Rechtfertigung vorzubringen, warum er uns hier leicht und willig verlasse. denn er hoffe, dort ebenso guten Herren und Freunden zu begegnen. Er hoffe, er habe uns besser überzeugt als Athens Richter. So redete Sokrates. Und Kebes antwortete: Alles, was du vorgebracht hast, mag richtig sein. Nur, was du von der Seele sagst, findet bei den Menschen wenig Glauben. Denn man meint, am Ende sei die Seele, nachdem sie des Leibes ledig geworden, nirgendwo. Sie gehe am selben Tage zugrunde, an welchem der Mensch stirbt. Vielleicht trete die Seele aus dem Leibe und werde verweht, gleich dem Atem, gleich dem Rauche, und fliege dahin und sei weg. Es bedarf also nicht wenig Zuredens, wenn der Mensch glauben soll, dass die Seele eines Verstorbenen noch Leben und Vernunft hat. Du hast recht, Kebes. Doch was sollen wir machen? Willst du, dass wir die ganze Sache unter uns erörtern? Ich möchte so gern deine Ansicht darüber wissen. Sollte uns jemand zuhören, und wäre er auch ein Komödienschreiber, er durfte kaum behaupten, ich triebe Possen und redete von Dingen, die mich jetzt nichts angingen. Die Frage lautet also: Sind die Seelen der Verstorbenen in der Unterwelt oder nicht? Seit langem lebt ja unter den Menschen die Vorstellung, dass die Seelen von der Erde dorthin kommen und wieder zurückkehren und von Neuem aus den Toten geboren werden, dergestalt, dass nur aus den Toten die Lebenden entstünden. Frage dich aber, ob alles nicht aus seinem Gegensatz und nur aus diesem entstehe, so wie das Schöne im Hässlichen und das Gerechte im Ungerechten seinen Gegensatz findet. Wie sonst? Daran dürfen wir uns also halten. Alles entsteht aus seinem Gegensatz. Ja. Nun merke auf, hat nicht auch das Leben einen Gegensatz, wie das Wachen im Schlaf? Gewiss. Und wo? Im Sterben. Wir sprechen von zwei Paaren. Ich nenne das erste Paar und sage, aus dem Schlafen entsteht das Wachen und aus dem Wachen das Schlafen. Und die Übergänge aus dem einen ins andere heiße ich Einschlafen und Aufwachen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sprich du mir also jetzt vom zweiten Paar, vom Leben und vom Tod. Du sagst doch, dass Leben und Tod Gegensätze seien. Ja. Und dass beide auseinander entstehen. Was wird also aus dem Leben, Kebes? Der Tod. Und was aus dem Tode? Das Leben, offenbar. Wie nun weiter? Soll diesem zwiefachen Werden nicht ein entgegengesetztes entsprechen? Ist es nicht notwendig, das Sterben mit einer neuen Geburt sozusagen auszugleichen? Unbedingt. Also auch darin sind wir uns einig. Die Lebenden entstehen ebenso aus den Toten wie die Toten aus den Lebenden. Daraus folgt, dass sich die Seelen der Verstorbenen notwendig an einem Orte befinden, von dem sie wieder zum Leben emporkommen. Denn alles Werden bewegt sich im Kreis. Wie meinst du das? Es ist nicht schwer zu verstehen. Wenn alles, was am Leben teilhatte, stürbe und in dieser Gestalt des Todes verharrte und nicht mehr zu neuem Leben käme, dann müsste alles, was von uns scheidet, dem ewigen Tode verfallen. Dann könnte nichts mehr leben. Darum täuschen wir uns nicht, wenn wir behaupten, es gibt ein Wiederaufleben. Und was lebt, ist aus dem Tode geworden und die Seelen der Verstorbenen leben. Da nahm Kebes das Wort. Wenn es wahr sei, wie gesagt wird, dass alles, was wir lernen, Erinnerung sei, so müssten wir doch in einem früheren Leben gelernt haben, woran wir uns jetzt erinnern. Und das wiederum wäre unmöglich, wenn unsere Seele nicht irgendwo gewesen wäre, bevor sie hier in die menschliche Gestalt trat. Auch darum also scheine die Seele unsterblich zu sein. Da aber fragte Simmias: Welche Beweise gibt es dafür? Sie sind mir nicht gegenwärtig. Simmias, ich merke, du glaubst nicht daran, dass alles, was wir Lernen nennen, Erinnerung ist. Nicht, dass ich daran nicht glaubte. Aber trotzdem möchte ich gerne hören, wie du es, Sokrates, zu erklären vermagst. So, hör zu. Darin sind wir uns doch einig. Wenn du dich einer Sache erinnerst, so musst du davon früher schon auf irgendeine Weise gewusst haben. Nicht wahr? Gewiss. Sind wir uns auch darin einig, dass es eine Gleichheit gibt? Wie? Ich meine damit nicht ein Stück Holz sei dem anderen oder ein Stein dem anderen gleich, sondern ich meine die Gleichheit an sich. Denn die vielen einander gleichenden Dinge und die Idee der Gleichheit, das ist nicht dasselbe. Nicht wahr? Keineswegs. So sind wir uns also darin einig. Wir müssen den Begriff des Gleichen gehabt haben, bevor uns gleiche Dinge zum ersten Mal bewusst wurden. Ja, das ergibt sich aus unseren Voraussetzungen. Nun haben wir aber sehr bald nach unserer Geburt mit unseren Augen gesehen und gehört und alle Sinne besessen, nicht wahr? Wir müssen also schon vor der Geburt den Begriff des Gleichen erlangt haben. Allerdings. Und wenn wir mit diesem Wissen geboren wurden, so hatten wir auch alle anderen Begriffe. Des Guten, des Schönen, des Gerechten, des Heiligen. Kurz von allem, dem wir den Namen der wahren Wirklichkeit geben. Wissen heißt dann, die ursprünglich erworbenen Begriffe nicht mehr verlieren. Und Lernen heißt, verloren gegangenes Wissen sich wieder einverleiben. Und das meint Erinnerung. Wofür wirst du dich also entscheiden, Simias? Werden wir mit den Begriffen geboren oder erinnern wir uns erst später wieder des Wissens, das wir einst besessen? Sag. Im Augenblick vermag ich mich nicht zu entscheiden, Sokrates. Vielleicht steht die Sache für uns jetzt so, Simias. Wenn alles das, was wir ständig im Munde führen, wirklich lebt, und das Schöne und das Gute und alle diese Ideen, die schon früher einmal unser eigen gewesen sein müssen, sich auf alles uns durch die Sinne gegebene beziehen. Wenn wir, sage ich, alles Wahrgenommene mit diesen Begriffen vergleichen, so muss gleich diesen Begriffen auch unsere Seele vor unserer Geburt gewesen sein. Trifft dies nicht zu, nun dann dürften wir wohl unseren Beweis umsonst geführt haben. Ich frage also, ist es nicht unbedingt notwendig, dass ebenso wie die Begriffe auch unsere Seelen da waren, bevor wir geboren wurden? Mit dem einen fällt das andere. In wunderbarer Weise scheinen die Seele und die Begriffe einander zu bedingen, Sokrates. Und sehr schön hast du uns bewiesen, dass die Seelen vor unserer Geburt jenen Begriffen, Wesenheiten, Ideen oder wie wir das nennen wollen, verwandt sind. Mich hast du überzeugt. Wie es aber mit Kebes stehe, fragte Sokrates, denn wir müssten auch ihn überzeugen. Dabei sollten wir aber sehr schlau vorgehen, sagte Simias, denn niemand sei hartnäckiger im Misstrauen als Kebes. Im Übrigen meine er, davon, dass unsere Seele vor unserer Geburt lebe, sei er jetzt wohl auch überzeugt. Ob die Seele aber auch nach unserem Tode fortleben werde, das scheint selbst mir damit noch nicht bewiesen. Vielmehr steht ihm noch die Ansicht der Leute entgegen, deren Kebes vorhin schon Erwähnung getan hat. Die Ansicht, dass die Seele nach dem Tode des Menschen sich auflöse und zerstreue und der Tod auch ihrem Leben ein Ende setze. Sollte es denn nicht möglich sein, dass die Seele in einem anderen Reiche entstanden sei und gelebt habe, bevor sie in den Menschenleib getreten? Dann aber, nachdem sie den Leib losgeworden ist, sterbe und vernichtet werde. Kebes stimmte dem zu und sagte, zur Hälfte ist uns der Beweis gelungen, die Seele war, bevor wir geboren wurden. Jetzt aber müssen wir noch zeigen, dass die Seele auch nach unserem Tode fortlebe. Dann erst ist unser Beweis vollkommen. Doch ist das eigentlich schon jetzt bewiesen, Kebes und Simias. Ihr müsst nur beides zusammenfassen. Das, was wir eben bewiesen haben und das, worin wir uns vorhin schon geeinigt haben. Dass nämlich alles Leben aus dem Toten entstehe. Denn seht, wenn unsere Seele schon früher ist und so sie ins Leben tritt und geboren wird, nur aus dem Tode entstanden sein kann, Muss sie dann nicht auch nach dem Tode fortleben, da sie doch wiedergeboren werden soll? Wie gesagt, das eine ist mit dem anderen schon bewiesen. Wieso? Doch ich sehe, ihr möchtet gerne die Sache genauer prüfen und habt eine kindische Angst davor. Es könnte, sobald die Seele den Leib verlässt, ein Sturm kommen und die Seele verschlagen und zerstreuen. Besonders in Fällen, wo ein Mensch nicht bei Windstille, sondern wirklich bei einem gewaltigen Sturm stirbt. Kebes erwiderte lachend, er solle sich nur einbilden, wir hätten diese Angst und versuchen, uns zu beruhigen. Oder nicht wir hätten diese Angst, sondern auch in uns stecke noch das Kind, das sich vor dem Sturme fürchte. Und diesem Kinde, meine er, könnten wir zureden, damit es den Tod nicht wie ein Gespenst fürchte. Gut, aber dieses Gespenst müsst ihr mir dann auch täglich beschwören, so lange, bis ihr es gebannt habt. Woher aber sollen wir den Beschwörer nehmen, der dazu taugte, da du uns verlässt, Sokrates? Griechenland ist groß, Kebes, und überall findest du hier tüchtige Männer. Zahlreich sind auch die Stämme der Barbaren, unter denen ihr nach diesem Beschwörer suchen müsst. Aber auch unter euch selber müsst ihr nach ihm suchen. Vielleicht findet ihr niemanden, der diesen Zauber besser verstünde als ihr selbst. Das werden wir nicht unterlassen. Doch wollen wir jetzt dorthin zurückkehren, von wo wir ausgegangen sind, wenn es dir recht ist. Gewiss ist es mir recht. Wir müssen uns zunächst die Frage vorlegen, welche Dinge unterliegen der Zerstörung, welche nicht? Und zu welchen von beiden gehört die Seele? Davon wird es abhängen, ob wir für unsere Seele hoffen dürfen oder fürchten müssen. Das ist wahr, Sokrates. Die Wesen, Ideen, Begriffe, denen wir vorhin in unseren Fragen und Antworten das wahre Dasein zugesprochen haben, erfahren sie je die geringste Veränderung? Ist nicht vielmehr jeder Begriff von bleibender Gestalt in sich selber verharrend, sich selber eigen? Unbedingt. Nun denke aber einmal an die Vielheit der sinnlich wahrnehmbaren Dinge. Ruht die in sich selbst oder ist sie nicht vielmehr, ganz im Gegensatz zu jenen Begriffen, stets mit sich selber und mit dem anderen im Widerspruch? Sie ruht niemals in sich selbst. Und alle diese vielen fremden Dinge kannst du mit der Hand berühren. Du kannst sie sehen und hören und riechen. Doch was in sich selbst verharrt und sich selber eigen ist, das vermagst du nur zu denken. Auf andere Art kannst du es nicht greifen, denn es ist dunkel und unsichtbar. Sollten wir also nicht zwei Ordnungen der Wesen feststellen? Der Greifbaren und der Unsichtbaren? Und zwar der Unsichtbaren als in sich selbst verharrend und der Greifbaren als veränderlich und bewegt. Zu welcher von beiden Ordnungen dürfte die Seele gehören? Ist sie greifbar oder unsichtbar? Uns Menschen wenigstens ist sie unsichtbar. Die Seele gehört also zu den unsichtbaren Wesen, der Leib zu den Greifbaren. Haben wir nicht schon vorhin festgestellt, so oft die forschende Seele mit den Augen sucht oder mit sonst einem Sinne, irrt sie umher und ist verworren und taumelt wie trunken, da sie am Schwankenden haftet. Doch so oft sie sich selber gelassen sucht, schwingt sie sich auf zum Reinen, Ewigen und zum Unsterblichen. Hier ruht sie von den Irrsalen und bleibt den Ideen verbunden, die sie begreift. Und wird diese Ergriffenheit der Seele nicht Vernunft genannt? Wie wahr und schön du sprichst, Sokrates. Nimm also alles zusammen. Zu welcher Ordnung, noch einmal, gehört die Seele? Jede, auch der ganz Ungebildete, wird, glaube ich, jetzt einsehen müssen, dass die Seele durchaus zur Ordnung jener Wesen gehöre, die in sich selber ruhen. Mhm. Und jetzt nimm alles zusammen, was wir gesagt haben, Kebes. Ergibt sich da nicht, dass die Seele das Ebenbild und der Sinn sei, alles Göttlichen und Unsterblichen und Vernünftigen, jeder bleibenden Gestalt, des Unauflöslichen und in sich selbst Ruhenden? und dass der Leib zum menschlichen und sterblichen und vielgestaltigen und unvernünftigen und auflösbaren und sich selber stets Fremden gehöre. Oder gibt es einen Einwand, der dagegen spräche? Nein, keinen. Und wenn das richtig ist, muss sich dann der Leib nicht schnell auflösen? Und ist es nicht der Seele eigen, unauflösbar zu sein? Wenigstens zum Teile. Du weißt auch, dass beim Tode des Menschen der sichtbare Teil seines Wesens, der Leib oder das, was dann sichtbar daliegt, der Leichnam, der sich auflösen und zerfallen muss, nicht sofort diesen Zerfall erleidet, sondern eine Zeit lang in seinem Zustand verharrt. Die Seele aber, die Unsichtbare, die in ein unsichtbares, hohes und reines Reich eilt, in die wahre Welt der Geister, zu dem guten und weisen Gotte, dorthin, wohin auch meine Seele bald ziehen wird. Diese hohe und reine der Geisterwelt eingeborene Seele sollte vom Leibe entbunden zerfallen und vergehen, wie es die Menge glaubt? Nein, nein, Kebis und Simias, ihr Freunde. Ich sage, wenn die Seele, die reine Seele, sich des Leibes entledigt, geht sie ein in das ihr angestammte, unsichtbare, göttliche, ewige Reich der Vernunft. Dort darf sie sich ihres Heiles freuen, erlöst vom Irrtum, von der Sinnlosigkeit, der Angst, der wilden Liebe und allen Übeln. Und dort lebt sie wahrhaftig, wie es unter den Eingeweihten heißt, mit den Göttern. Wollen wir es so sagen, Kebis? Ja. Wenn aber die Seele befleckt den Leib verlassen muss, weil sie von dessen Begierden und Freuden geblendet war, meinst du, sie werde sich dann rein und unberührt von ihm trennen können? Auf keinen Fall. In die Gemeinschaft der Götter darf nicht eintreten, wer nicht die Weisheit geliebt hat und rein aus dem Leben geschieden ist. Nur der um Erkenntnis Bemühte darf sich den Göttern gesellen. Und darum, Kebis und Simias, enthalten sich die wahren Philosophen aller leiblichen Begierden und beherrschen sich und werfen sich nicht weg, denn sie meinen, sich dem Geiste und der Erlösung und Reinigung durch ihn nicht widersetzen zu dürfen. Deshalb wenden sie sich folgsam dorthin, wohin der Geist sie führt. Wie meinst du das, Sokrates? Ich will es dir sagen. Diese um Erkenntnis Bemühten gewahren die Seele, die noch an den Leib gebunden, gezwungen ist, durch den Leib und niemals frei und unvermittelt die Wirklichkeit zu schauen, befindet sich wie hinter eines Kerkers Gittern. Deshalb überzeugt die Philosophie die Seele, die Sinne zu fliehen, soweit deren Gebrauch nicht unbedingt notwendig ist. Die Philosophie heißt, die Seele sich zu sammeln und nur darauf zu vertrauen, was sie aus sich selbst von der wahren Wirklichkeit erkennt. Ruhe suchend von allem Leid, dem Geiste folgend und diesem treu, genährt mit dem Anblick des Wahren und Göttlichen und Scheinlosen, so meint die Seele, ihr Leben leben zu müssen, um nach dem Tode in ihre Heimat zu kommen und dort aller menschlichen Übel ledig zu werden. Und bei solcher Nahrung braucht die Seele nicht zu fürchten. Sie könnte nach der Trennung vom Leibe im unendlichen Raume von Winden zerrissen und zerstreut werden und vergehen. Da Sokrates so geendet hatte, herrschte für lange Zeit Schweigen. Man konnte es Sokrates ansehen, dass er noch ganz in seinen Gedanken befangen war. Auch wir waren davon ergriffen. Nur Kebis und Simias wechselten miteinander wenige Worte. Da sah Sokrates sie an und fragte, ob beide noch nicht befriedigt wären. Manches stehe noch Einwänden offen. Solltet ihr euch aber über meine Worte im Unklaren sein, dann gesteht es unbefangen ein. Und rechnet auf mich, wenn ihr glaubt, ich könnte euch helfen. Sokrates, ich will dir die Wahrheit sagen. Schon lange stoßen wir uns gegenseitig an in unserer Verlegenheit. Und einer heißt den anderen reden. denn beide möchten wir es gern wissen. Nur zögern wir und wollen dir nicht lästig fallen. Unser Fragen könnte dir jetzt in dieser Stunde des Unglücks unangenehm sein. Simmias. Fürchten wir. Simmias. Schwer nur werde ich die anderen Menschen davon überzeugen, dass ich das, was mir bevorsteht, nicht als Unglück ansehe, da nicht einmal ihr es mir glauben wollt. Und fürchtet, ich wäre jetzt gedrückterer Stimmung als in meinem bisherigen Dasein. Ich glaube aber, als dem Apollo geweihter, wohlgemut aus dem Leben scheiden zu können. Darum sagt nur, was euch am Herzen liegt und fragt mich, solange uns noch Athens Richter Zeit lassen. So will ich dir meinen Zweifel bekennen. Und auch Kebes wird dir sagen, weshalb er deine Anschauung nicht ohne weiteres teilt. Ich meine nämlich, auch du, Sokrates, wirst mit mir darin übereinstimmen, dass wir uns die Seele als eine Mischung und harmonische Verbindung vorzustellen haben aus allen den Elementen, von denen der Leib zusammengehalten wird. Wenn aber unsere Seele eine solche Harmonie ist, so muss sie notwendig verstört werden oder gar zugrunde gehen, wenn die harmonische Mischung der Elemente im Leib durch Krankheit oder anderes Ungemach in Verwirrung geraten ist. Und wäre die Seele auch noch so göttlichen Ursprungs. Was sollen wir also erwidern, wenn behauptet wird, die Seele sei nur eine Mischung aus den Elementen des Körpers und gehe durch den sogenannten Tod zuerst zugrunde? Was sollen wir erwidern? Sag! Sokrates sah, wie es oft seine Gewohnheit war, starr vor sich hin und sagte lächelnd, Simmias habe recht. Es wundere ihn nur, dass ihm bisher noch keiner geantwortet habe, wenn er hier besser Bescheid wisse. Denn Simmias habe die Sache gar nicht schlecht angepackt. Trotzdem müsse er noch hören, was Kebes ihm vorzuwerfen habe, damit er inzwischen Zeit gewinne, seine Antwort zu überlegen. Kebes, sage auch du uns, was dich beunruhigt und in dir Zweifel geweckt hat. Ich will es sagen. Wir sind nämlich, scheint mir, mit unserem Beweis nicht weitergekommen. Und ich muss darum bei meinem alten Einwand bleiben. Dass unsere Seele irgendwo war, bevor sie Menschengestalt angenommen, das möchte ich nicht gern verwerfen. Ja, es scheint mir, wenn ich es ohne Anmaßung sagen darf, hinreichend bewiesen. Dass die Seele aber auch nach unserem Tode irgendwo sein werde, ist, glaube ich, damit noch nicht gesagt. Auch wenn du erkennst, dass nach dem Tode des Menschen dessen schwächerer Teil, der Leib, noch bleibt. Und folgerst, dass sich der dauerhaftere umso mehr in dieser Zeit erhalten müsste. Sieh nun, wie ich darauf erwidere. Erst nach dem Tode der Seele kann der Leib zeigen, wie hinfällig er von Natur ist und schnell zerfallen. Darauf können wir nicht bauen, dass auch nach unserem Tode die Seele noch lebt, weil sie so stark von Natur sei, dass sie viele Leiber überstehe. Bei den vielen Wiedergeburten kann sie sich erschöpfen und am Ende in einem der vielen Tode vergehen. Wenn ich also recht habe, dann darf niemand, ohne Geistlosigkeit zu verraten, mutig dem Tod ins Auge sehen, der nicht zu beweisen vermöchte, dass die Seele unsterblich und unvergänglich sei. Denn wenn er diesen Beweis nicht findet, muss der Sterbende stets fürchten, seine Seele könnte bei der Trennung vom Leibe zugrunde gehen. Wir allen, Sokrates, die wir Simmias und Kebes zugehört hatten, waren, wie wir uns später gestanden, missgestimmt. Von des Sokrates Worten noch lebhaft überzeugt, schien sich uns jetzt alles von Neuem zu verwirren. Und nicht nur den Einwänden des Kebes und Simmias, sondern auch allem gegenüber, was ich künftig hin darüber sagen ließe, schien es abermals zweifelhaft, ob wir zu Richtern taugten und die Sache überhaupt zu entscheiden wäre. Bei den Göttern, Phaidon, da fühle ich mit euch. Denn jetzt geht es mir ebenso, nachdem ich dir zugehört. Wem sollen wir glauben? Sokrates Worte haben mich vorhin so gründlich überzeugt. Jetzt zweifle ich an ihnen und brauche, wie du, zu Beginn eures Gesprächs eine Stimme, die mir es bewiese, dass die Seele nicht mit unserem Leib sterbe. Sage mir nun auch um Himmels Willen, wie Sokrates diese Entgegnung aufnahm, ob man auch ihm die Missstimmung ansah oder ob er sich heraushalf, unbeirrt wie immer. Oft, Echekrates, hatte ich Sokrates schon bewundert. Doch niemals habe ich ihn mehr geliebt als in diesem Disput. Dass er zu erwidern wusste, war schließlich selbstverständlich. Aber was ich an ihm bewunderte, war zunächst, dass er so freundlich, so wohlwollend, geradezu liebevoll die Argumente der beiden hinnahm. Dann, dass er so deutlich fühlte, wie wir darunter litten. Und endlich, dass er uns heilte und wie Flüchtlinge und Besiegte zurückrief und dazu brachte, ihm zu folgen und noch einmal mit ihm zu suchen. Wie war das? Berichte. Ich will es dir sagen. Zufällig saß ich rechts von seinem Lager auf einem Schemel. Er lag also viel höher als ich. Er streichelte mir den Kopf und fasste meine Haare hinten am Nacken zusammen. Er liebte es überhaupt, so mit meinen Haaren zu spielen. Und sagte: Morgen wirst du dir vielleicht dein schönes Haar scheren, Phaidon. Morgen zum Zeichen, dass du mich trauerst. Ja, Sokrates. Du wirst es aber nicht tun, wenn du mir folgst. Warum nicht, Sokrates? Weil ich will, dass wir uns heute schon jeder sein Haar scheren, wenn das, was wir beweisen wollen, uns unter den Händen stirbt und wir es nicht zum Leben erwecken können. Phaidon, wenn ich du wäre und mir der Beweis fehlte, ich leistete einen Eid darauf, nicht früher mein Haar wachsen zu lassen, bis ich die Reden des Simmias und Kebes widerlegt hätte. Warum tun wir das nicht? Bevor wir beginnen, vor etwas müssen wir uns entschieden in Acht nehmen, Phaidon. Wovor? Dass wir dem Beweise, dem Worte, dem Gespräch Feind werden, gleich wie ein anderer zum Menschenfeinde wird. Kein größeres Unglück kann den Menschen treffen. Und beides entsteht aus derselben Gesinnung. Der Hass gegen das Wort und die Menschenfeindschaft. Davor müssen wir uns also hüten. Wir dürfen niemals in der Seele den Gedanken aufkommen lassen, in den Worten sei keine Beweiskraft. Denn beinahe kommt es mir vor, als ob ich mich jetzt nicht wie ein Philosoph benehme, sondern gleich unerzogenen Menschen, nur streitsüchtig. Ich sorge mich nämlich im Augenblick nicht darum, dass meine Worte euch überzeugen, sondern dass ich, wie eigennützig, selbst an sie glaube. Wäre aber das, was ich sage, unwahr, gäbe es für den Sterbenden nichts mehr zu erwarten, so bin ich wenigstens die Zeit vor meinem Tode den Freunden durch Klagen nicht lästig gefallen. Wenn ihr mir aber folgt, kümmert euch nicht um den Sokrates, sondern um die Wahrheit. Wenn ihr glaubt, dass ich die Wahrheit rede, dann stimmt mir zu. Wenn nicht, so wehrt euch. Ich möchte wahrhaftig nicht in meinem Eifer mich selbst und euch betrügen. Ans Werk denn, und lasst es mich wissen, wenn ich etwas von euren Einwänden vergessen haben sollte. Simmias ist voller Zweifel, denn er fürchtet, die Seele könne, obwohl sie göttlichen Ursprungs und edler sei als der Leib, vor diesem vergehen, da sie auf der harmonischen Verbindung leiblicher Elemente beruhe, die leicht gestört werden kann. Kebes gibt mir wohl zu, dass die Seele länger bliebe als der Leib, doch, meint er, niemand vermöchte zu entscheiden, ob die Seele nicht, nachdem sie viele Leiber verbraucht, endlich ihren letzten Leib verließe und zugrunde ginge. Und ob dieser Untergang der Seele nicht im eigentlichen Sinne der Tod wäre, da der Menschenleib schließlich fortwährend im Sterben begriffen sei. Ist das der Inhalt dessen, was wir jetzt untersuchen müssen? Ja. Dann frage ich, kann eine Seele auch nur um einen kleinen Teil mehr oder weniger Seele sein als eine andere? Nein, Gut, gut. Sagen wir aber nicht ganz richtig von der einen Seele, in ihr sei Vernunft und Tugend, sie sei edel, und von der anderen, sie sei unvernünftig, niedrig und schlecht. Ja, das tun wir. Und mit Recht. Nun, und wie werden die, welche die Seele eine Harmonie nennen, das erklären? Die Tugend und das Laster der Seele? Werden sie sagen, die edle Seele sei harmonisch und die gemeine Seele sei disharmonisch? Ich kann das nicht entscheiden. Sagst du nicht, dass über alles im Menschen die Seele herrsche, die vernunftbegabte Seele? Ja. Dadurch, dass sie den Leidenschaften des Leibes nachgibt oder dass sie ihnen Widerstand leistet. Sehen wir nicht in unzähligen Fällen die Seele im Gegensatz zum Leibe? Gewiss. Aber wenn die Seele Harmonie ist, kann sie niemals den Spannungen und Pausen und Schwingungen und allen den Zuständen, aus denen sie sich bildet, entgegenwirken. Da die Harmonie sich aus den Teilen ergibt und sie nicht bestimmt. Offenbar. Jetzt aber scheint uns die Seele das Gegenteil zu tun. Jetzt bestimmt sie nämlich alle Elemente, aus denen sie sich eigentlich erst gebildet haben soll. Jetzt widersetzt sie sich ihnen beinahe ein ganzes Leben lang und übt ihre Herrschaft auf alle Weise. Das heißt, bald ist sie hart und züchtigt den Leib, bald ist sie sanfter, einmal droht sie, ein anderes Mal redet sie ihm zu und spricht wie ein Fremder zu dessen Begierden. So können wir also, mein Simjas, nur mit Unrecht behaupten, die Seele sei eine Harmonie. Wir würden uns sonst nämlich mit uns selbst entzweien. Ja. Nun, mit dieser thebanischen Harmonielehre wären wir einigermaßen fertig geworden. Wie aber werden wir uns jetzt mit dir, Kebis, vertragen? Ich glaube, du wirst hier schon Mittel und Wege finden, Sokrates. Ich müsste mich wundern, wenn es mir anders erginge als Simjas. Guter, nimm den Mund nicht voll und schmeichle mir nicht, denn dann verhexen wir uns das, was wir beweisen wollen. Alles das mag auf Gott beruhen. Wir wollen es wie Homers Helden machen und einfach aufeinander losgehen. Du forderst den Beweis, dass unsere Seele unzerstörbar und unsterblich sei, wenn anders eines Philosophen Todesmut und Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tode nicht sinnlos und lächerlich sein soll. Wer jedoch zeigt, dass die Seele stark und ein göttliches ist und da war, bevor wir Menschen geboren wurden, der braucht, meinst du, damit noch keineswegs die Unsterblichkeit der Seele bewiesen zu haben. Dass sie in den Menschenleib gekommen sei, das wäre der Anfang ihres Verderbens gewesen. Und so in Not und Mühsal, sagst du, lebe sie hier ihr Leben und sterbe dann den Tod. Das ungefähr, glaube ich, war der Sinn deiner Worte und ich habe sie absichtlich wiederholt, damit uns nichts entgehe und damit du, wenn du willst, noch etwas hinzufügen oder streichen kannst. Ich will weder etwas hinzufügen noch streichen. Genauso habe ich es gesagt. Kebis, du suchst nach etwas sehr Wichtigem, nach der Ursache allen Werdens und Vergehens. Danach müssen wir uns jetzt umsehen. Ich will dir zunächst meine Erfahrungen damit schildern. Solltest du dann etwas davon für deine Anschauung brauchen können, so brauche es, auf deine Weise. Das will ich tun, Sokrates. So höre denn. Schon als Jüngling spürte ich eine merkwürdige Sehnsucht nach dem, was die Leute Naturgeschichte nennen. Es schien mir herrlich, die Ursache eines jeden Dinges zu kennen, zu wissen, wie ein Ding wird und wieder vergeht und wodurch es lebt. Ich beobachtete die Veränderung am Himmel und auf der Erde und fühlte schließlich, dass ich den mich bedrängenden Fragen nicht gewachsen wäre. Du magst es auch aus Folgendem ersehen. Was mir früher, wie ich und andere glaubten, ganz klar war, wurde durch dieses Suchen nach den Ursachen ganz dunkel, sodass ich jetzt verlernte, was ich früher zu wissen meinte. Ich hatte zum Beispiel geglaubt, es genüge zu wissen, dass, wenn mir ein Mensch oder ein Pferd neben einem anderen groß vorkamen, dieser Mensch oder dieses Pferd eben um einen Kopf größer wären. Oder 10 schien mir mehr zu sein als 8, weil noch 2 dazukommen. Und 2 Ellen mehr als 1 Elle, weil 2 Ellen eine Elle um die eigene Hälfte überragen. Und Wie denkst du jetzt darüber? Dass ich weit davon entfernt bin zu glauben, ich wüsste damit auch die Ursache dieser Größenordnung. Ich vermag mich nicht zu überzeugen, dass, so du eins teilst oder zu eins addierst, dies die Ursache dafür sei, dass aus eins zwei geworden sind. Denn siehe, dann hätten wir zwei durchaus verschiedene Ursachen dafür, dass zwei entstanden sind. Zuerst dadurch, dass du eins zu eins gelegt und dann dadurch, dass du eins von eins genommen hast. Mit einem Worte, ich weiß von keinem Ding, wie es entsteht und wie es stirbt und wodurch es lebt. Nun traf es sich, dass ich eines Tages jemanden aus einem Buche vorlesen hörte, die Vernunft sei es, die alles ordne und aller Dinge Urgrund bilde. Offen gestanden, ich war darüber sehr erfreut. Es gefiel mir in gewissem Sinne, dass gerade die Vernunft die Ursache von allem sei. Und ich glaubte, dass unter solchen Umständen diese Vernunft auch alles zum Besten füge und ein jegliches Ding auf den rechten Platz setze. Ich war froh, endlich die Ursache allen Wesens nach meinem Sinne gefunden zu haben. Denn, noch einmal, wenn behauptet wurde, dass alles von der Vernunft geordnet sei, so war damit auch gesagt, alles sei zu seinem Besten geordnet. Um keinen Preis hätte ich diese Hoffnung aufgeben wollen. Doch wurde sie mir bald genommen. Denn schwerlich kann es die Vernunft sein, die mich hier festsetzt, die Athena veranlasst, mich zu verurteilen und andererseits mich, Sokrates, es für das Beste halten lässt, die Strafe zu erdulden, die sie mir zuerkannten. Dass es demnach in der Tat das Gute und Notwendige ist, das die Welt zusammenhält und bindet, daran kann man schwerlich glauben. Und gerade über diese Ursache hätte ich mich gar zu gern belehren lassen, von wem immer. Da mir das aber nicht glückte, da ich keine Möglichkeit sah, selber diese Ursache zu finden oder von einem anderen zu erfahren, so frage ich dich jetzt. Willst du, dass ich dir erzähle, wie ich mir trotz allem half, Kebes, wie ich trotz allem noch einmal das Abenteuer wagte? Ja, das will ich. So höre. Da es mir versagt war, die Wahrheit unmittelbar zu schauen, meinte ich, ich sollte zu den Begriffen Zuflucht nehmen und in diesen Spiegel nach der Wahrheit suchen. Ich ging in jedem einzelnen Falle von dem Begriffe aus, der mir als der bedeutendste galt. Was mir mit diesem Begriffe übereinzustimmen schien, das setzte ich dann als wahr. Was mir mit dem Begriffe nicht übereinstimmte, das verwarf ich als falsch. Verstehst du mich? Nicht ganz. Ich meine es so. Indem ich dir jetzt den Begriff der Ursache, der mich beschäftigt, zu erklären versuche, komme ich wieder auf das zurück, was wir eigentlich immer im Munde führen, nämlich, dass wir annehmen, es gäbe einen Begriff des Schönen, einen Begriff des Guten, des Großen und so weiter. Wenn du mir das zugibst, so hoffe ich dir, die Ursache dafür zu zeigen und damit zu beweisen, dass die Seele unsterblich ist. Nimm an, ich hätte es dir schon zugegeben und lass dich nicht aufhalten. Nun, ich halte mich ganz einfach und bescheiden, vielleicht sogar einfältig, an diese Erklärung. Nur, weil die große Schönheit, ihr Begriff, ihre Idee, sich dem einzelnen Ding mitteilt, ihm gegenwärtig ist oder sich ihm verbindet, ist auch das einzelne Ding schön. Denn das scheint mir ganz sicher, dass nur um des Schönen willen das Schöne schön sei. Habe ich recht? Ja. Und ebenso ist nur um der absoluten Größe willen das Große groß, Größere größer und der Kleinheit wegen das Kleinere kleiner. Selbstverständlich. Das heißt aber, wenn du eins und eins summierst oder eins teilst, so musst du dich hüten, in dieser Summierung oder Teilung die Ursache dafür zu erblicken, dass zwei entstanden ist. Ja, du müsstest laut erklären, deines Wissens entstünde ein jegliches Ding nur dadurch, dass es an dem ihm eigentümlichen Wesen und Begriffe teilhabe. Nur in der Teilnahme an der Idee der Zweiheit sähest du die Ursache dafür, dass zwei entstanden sei. Ja. Auf alle Fälle würdest du nicht, gleich den Sophisten, die Endursachen mit den Erscheinungen mischen, so du der Wahrheit auf die Spur kommen wolltest. Denn diese Redner machen sich wahrscheinlich um all das nicht die geringste Sorge. Sie vermögen nur mit ihrer Weisheit alles durcheinander zu führen und damit dennoch sich selber zu gefallen. So du aber zu den Philosophen gehören will, wirst du es machen, wie ich sage. Das ist sehr wahr, erwidern Kibis und Simjas, beide zugleich. Geradezu wunderbar, Phaidon, wie klar Sokrates einem ungeübten Verstand gemacht hat. Gewiss, Echekates. Alle, die dabei waren, empfanden es so. Gleich mir, der ich nicht dabei war, dem du jetzt vermittelst. Doch wie ging es weiter? Soweit ich mich erinnere, so. Nachdem wir uns mit ihm dahin geeinigt hatten, dass jede dieser Ideen ihr eigenes Sein habe und alle anderen Dinge an ihnen teilhätten und von ihnen die Namen borgten, sagte Sokrates: Wir haben festgestellt, dass jede Erscheinung sich aus ihrem Gegensatz bildet. Aber niemals kann ein Ding sein eigener Gegensatz sein. Gewiss. Was ich meine, wird uns aus Folgendem klarer werden. Drei muss stets sowohl drei als auch ungerade heißen, ob der Begriff des Ungeraden sich mit der drei nicht deckt. Denn wie die drei ist auch die fünf, die sieben, überhaupt die eine Hälfte aller Zahlen ungerade. Keine einzige aber deckt sich mit dem Begriff des Ungeraden. Was daraus folgt? Wenn du mich fragen solltest, was in einer Zahl enthalten wäre, die ungerade sein soll, so würde ich dir nicht nur antworten, der Begriff des Ungeraden, sondern die Ganzheit des Zahlensystems. Verstehst du, was ich meine? Ja, gewiss. Antworte mir also jetzt. Was wird in einem Körper entstehen müssen, der leben soll? Die Seele. In allen Fällen, wohin immer die Seele kommt, dorthin bringt sie Leben mit, ja? Ja. Gibt es einen Gegensatz zum Leben oder nicht? Ja. Welchen? Den Tod. Die Seele wird also stets den Gegensatz des Lebens, das sie mit sich bringt, ausschließen. Nach allem, worin wir uns oben geeinigt haben. Ganz entschieden. Wie nennen wir das, was den Begriff des Geraden ausschließt? Das Ungerade. Und das, was die Idee des Gerechten oder des Musischen ausschließt? Das Ungerechte, das Amusische. Was schließt den Begriff des Sterblichen aus? Wie werden wir das nennen? Das Unsterbliche. Nun verweigert sich doch die Seele dem Tod. Ja. Die Seele ist also unsterblich. Sie kann nicht sterben. Ja. Sie ist unsterblich. Ist dies damit nun auch bewiesen? Ja. Sokrates... Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch überlegen, Freunde, dass, wenn die Seele unsterblich ist, sie nicht nur für die kurze Spanne Zeit, in der wir das Leben haben, sondern für alle Ewigkeit unserer Fürsorge bedarf. Ja, gerade jetzt zeigt es sich, welcher großen Gefahr der sich aussetzt, der seine Seele schlecht versieht. Wenn der Tod eine Trennung von allem bedeutet, dann allerdings sollte der Bösewicht ihn segnen, denn sterbend würde er den Leib und auch die eigene Bosheit mit der Seele los. Doch da sie sich als unsterblich erweist, vermöchte die Seele nur dadurch, dass sie edel und vernünftig wird, dem Ungemach zu entfliehen und sich zu retten. Denn die Seele bringt in die Unterwelt nur das mit, was sie geübt hat und womit sie genährt wurde. Und so heißt es, dass der Tote gleich zu Beginn seiner Reise die Früchte seiner Tugend oder die Folgen seines Lasters erntet. Es heißt, dass jeden Verstorbenen der Geist, der ihn im Leben geleitet, an einen bestimmten Ort zu bringen sucht, wo sich die Seelen versammeln und gerichtet werden. Die gemessene und vernünftige Seele folgt willig dem sie Führenden und weiß, was ihr bevorsteht. Die Seele, die gierig am Leibe gehangen, zögert, klammert sich lange an den Leib, sträubt sich noch am Grabe und wird nur mit Gewalt weggeführt. Wenn die unreine, unzüchtige, mit Mord befleckte oder ähnlicher Frevel schuldige Seele sich zu den anderen Seelen versammeln will, flieht jede Seele vor ihr und weicht ihr aus, und keine will ihr Gefährte sein. Ziellos irrt sie umher, bis eine gewisse Zeit verstrichen ist. Dann erst wird sie zu der Stätte geschleppt, die ihrer Schuld gebührt. Wenn aber die Seele rein und gemessen durch das Leben gegangen ist, hat sie die Götter zu Gefährten und Begleitern und bewohnt das Reich, das ihrer Tugend verheißen ist. Es gibt aber viele und herrliche Räume zum Aufenthalt für die unsterbliche Seele. Doch gesetzt selbst, ich vermöchte sie zu schildern, genügte die kurze Stunde, die das Leben mir noch schenkt, kaum diesen großen Gegenstand zu erschöpfen. Die Schönheit dieser unermesslichen Räume wäre nur im Mythos zu erfassen. Wir wollen diesen Mythos, wie du ihn nennst, gern hören, Sokrates. Es heißt, Freund, zunächst, die Räume der Seele seien reicher und schöner als die, welche unser Auge hier erblickt. Ja, selbst die mit Wasser und Luft gefüllten Höhlungen erglänzen dort in einer bunten Mischung aus allen Farben, so dass du sie dir als ein einziges ununterbrochenes Farbenspiel denken magst. Auch wachsen dort Bäume, Blumen und Früchte eigener Art. Und ebenso sind die Gebirge und Steine von schönerer Bildung, wie geschliffen und durchsichtig und von reicherer Farbe. Unsere kostbarsten Edelsteine, der Karneol, der Jaspis, der Smaragd und alle anderen, sind nur kleine Stücke jenes Gesteins. Alle Gebirge dort sind ganz aus Edelsteinen. Das mag davon kommen, dass alles Gestein dort rein ist und nicht angefressen und zersetzt wie hier vom Wasser und Nebel und von der Luft. Denn diese entstellen die Steine und die Erde und alle Tiere und Pflanzen bei uns und machen sie krank. Auch gibt es dort Haine und Tempel, in denen leibhaftig die Götter wohnen. Und von diesen Göttern kommen der Seele Stimmen und Weissagungen und Zeichen und womit sonst noch Götter mit uns verkehren. Bevor aber die Seele diese Räume betreten darf, werden die Verstorbenen an den Ort geführt, wo sie voneinander gesondert werden. Die für mittelmäßig befunden wurden, werden an den Acheron gebracht, besteigen hier die Kähne, die ihrer waren, und kommen auf diesen zum Acherusischen See. Dort wohnen sie und büßen und reinigen sich vom Unrecht. Doch wird hier auch jedem der Lohn für das, was er Gutes gewirkt. Alle, deren Frevel für unsühnbar befunden werden, die großen Tempelräuber und Mörder, werden in den Tartaros geworfen. Und aus dem Tartaros gibt es kein Entkommen mehr, denn so will es die Strafe, welche die Richter ihnen zuerkannt haben. Diejenigen nun, welche sich einer frommen Führung mehr und mehr befleißigt haben, werden aus diesen Hadesräumen in der Erde entlassen, wie aus Gefängnissen, und gelangen hinauf in die lichte Sphäre und wohnen über der Erde. Die vor allem, die mit der Philosophie ihre Seele gereinigt haben. Mehr davon kann ich euch hier nicht schildern, dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Aber schon um deswillen, was ich euch jetzt beschrieben habe, müssen wir alles aufbieten, Simmias, dass wir schon in diesem Leben uns Tugend und Vernunft aneignen. Denn der Preis ist hoch und die Hoffnung groß. Dass sich alles genau so füge, wie ich es jetzt erzählt habe, darauf darf freilich ein vernünftiger Mensch nicht bauen wollen. Dass es aber so oder ähnlich um unsere Seelen und deren Wohnsitze stehe, wenn die Seele unsterblich ist, dürfen wir wohl glauben. Und es lohnt sich auch, diesen Glauben zu wagen. Das Wagnis ist edel, und mit diesem Glauben soll sich ein jeder gleichsam bezaubern und weihen. Schließlich habe ich auch nur deshalb so lange an diesem Mythos gesponnen. Und darum kann jeder um seine eigene Seele unbesorgt sein, der nach Erkenntnis gestrebt und so die Seele mit dem ihr angemessenen Schmuck geschmückt hat, nämlich mit Gerechtigkeit, Besonnenheit, Mut, Freiheit und Wahrheit, wenn er auf seine Fahrt in die Unterwelt wartet. Ihr alle, Simias, du, Kebis, Phaidon, Kriton, ihr alle werdet späterhin, jeder zu seiner Zeit, die Reise antreten. Mich, würde ein Tragiker sagen, ruft jetzt schon das Schicksal. Die Stunde ist gekommen, dass ich mich nach dem Bade umsehe. Es ist, meine ich, besser, dass ich mich bade, bevor ich das Gift trinke. Ich erspare dadurch den Weibern die Mühe, meinen Leichnam zu waschen. Danach fragte Kriton, ob Sokrates ihm nichts für seine Kinder aufzutragen habe. Oder ob es vielleicht sonst noch etwas gäbe, womit wir ihm gefällig sein könnten. Mit nichts, Kriton. Mit nichts anderem als damit. Denkt an eure Seele. So werdet ihr alles, was ihr tut, mir und den meinen und euch selber zu Dank tun. Auch wenn ihr mir jetzt keine Versprechungen macht. Wenn ihr aber euch und eure Seele vergesst und dem, was ich euch jetzt und immer gelehrt, nicht folgen wollt wie einer Spur, so werdet ihr es mir niemals recht machen. Auch wenn ihr mir jetzt noch so viel versprecht. Das wollen wir nicht vergessen, Sokrates, sagte Kriton. Auf welche Weise aber sollen wir dich begraben? Ganz so, wie ihr wollt. Vorausgesetzt, dass ihr mich dann wirklich habt und ich euch nicht entwischt bin, Kriton. Sokrates lächelte leise und wandte sich zu uns mit den Worten, er könne diesen Kriton nicht davon überzeugen, dass es der Sokrates sei, der jetzt mit uns rede und uns alles Satz für Satz auseinandersetze. Er und kein anderer. Denn Kriton sähe in ihm nur den Toten. Und diesen Leichnam frage er, wie er ihn begraben solle. Damit aber, dass ich vorhin schon in meiner langen, langen Rede erklärt habe, ich würde, nachdem ich das Gift getrunken, nicht mehr bei euch weilen, sondern mich nach einer Stätte seliger Menschen aufmachen. Damit, meint er, hätte ich euch und mich selber eben nur beruhigen und trösten wollen. So steht ihr doch einmal für mich bei Kriton ein. Anders allerdings, als er für mich bei den Richtern bürgen wollte. Er hat dafür gebürgt, dass ich hier bleiben werde. Bürgt ihr bei ihm dafür, dass ich nicht bleiben werde nach meinem Tode. Dass ich mich auf und davon machen werde. Denn Kriton wird es so leichter tragen und sich nicht abhärmen, wenn er meinen Leichnam begraben oder verbrennen sieht, als widerführe mir damit etwas Schreckliches. Auch wird Kriton dann bei meinem Begräbnis nicht sagen, dass es wirklich Sokrates sei, den er aufbahre oder beerdige. Sokrates. Beherrsche dich, Kriton. Sage dir einfach, dass du meinen Leichnam begraben wirst, nicht mich, den Sokrates. Und begrabe ihn so, wie es dir am liebsten ist und du es für schicklich hältst. Mit diesen Worten stand Sokrates auf und ging in ein Gemach nebenan, um zu baden. Kriton folgte ihm. Uns aber hieß er zurückbleiben. Wir warteten also und unterhielten uns über des Sokrates Worte und überdachten alles noch einmal. Dann aber ließen wir uns über das Unglück aus, das uns alle treffen würde. Denn wir hatten das Gefühl, von jetzt an wie Waisen, des Vaters beraubt, leben zu müssen. Inzwischen hatte Sokrates sich gebadet und kam zu uns zurück. Die Sonne war im Untergehen. Er setzte sich wieder zu uns. Viel wurde nicht mehr gebrochen. Der Gerichtsdiener kam dann, trat vor Sokrates hin und sagte, über ihn werde er sich nicht zu beklagen haben wie über die anderen, die ihn verwünschten, wenn er sie auf Geheiß der Rechte auffordere, das Gift zu trinken. Denn Sokrates wisse, wer ihn dazu zwinge. Er fügte hinzu, er solle leicht tragen, was sein müsse. Sagte lebwohl, kehrte sich weinend um und ging weg. Sokrates sah ihm nach und rief, auch du, leb wohl. Ich will es tun. wie zartfühlend dieser Mann ist. Die ganze Zeit während meiner Haft kam er her und unterhielt sich zuweilen mit mir. Er ist der Geringste unter den Menschen. Und doch wie edel von ihm jetzt, um mich zu weinen. Kriton, ich will ihm folgen. Man soll das Gift hereinbringen, wenn es gerieben ist. Sonst soll der Mann es gleich reiben. Kriton erwiderte, Sokrates, ich glaube, die Sonne steht noch auf den Bergen und ist noch nicht untergegangen. Ich weiß auch von anderen, die erst sehr spät das Gift genommen haben, lange nachdem sie dazu aufgefordert waren. Sie tranken und aßen zunächst noch gut. Ja, manche nahmen erst noch ein Weib. Dräng also nicht. Es hat Zeit. Ich glaube gern, dass die es so machten, von denen du sprichst. Sie meinten damit noch Zeit zu gewinnen. Ich glaube aber, dass ich es nicht so machen werde. Ich gewinne wohl nichts damit, wenn ich das Gift etwas später nehme. Ich würde mich nur lächerlich vor mir selbst machen, wenn ich so am Leben klebte und mit etwas geizte, mit dem nicht mehr zu geizen ist. Geh also und tu, was ich dir sagte. Kriton machte einem Knaben in seiner Nähe ein Zeichen. Dieser ging hinaus und brachte nach kurzer Zeit den Mann mit, der Sokrates das Gift reichen sollte. Sokrates fragte ihn, wie er es machen solle. Nachdem er getrunken habe, antwortete dieser, brauche er nur auf und ab zu gehen, bis die Beine ihm schwer würden. Dann solle er sich hinlegen. So werde das Gift schnell wirken. Damit hielt er ihm den Becher hin. Sokrates nahm ihn ganz ruhig, Echikrates, ohne zu zittern, ohne die Farbe zu wechseln, ohne mit dem Gesicht zu zucken. Er sah dem Manne, wie es seine Art war, fest ins Auge und sprach, Was sagst du dazu? Wenn ich von diesem Tranke jemand etwas weite, ist das erlaubt? Sie bereiteten gerade so viel von dem Gift, wie nach ihrem Ermessen genüge, antwortete der Mann. Ich verstehe. Aber beten darf und muss ich wohl zu den Göttern, auf dass meine Reise dorthin mir Glück bringe. Darum flehe ich jetzt zu ihnen, und ihr Wille soll geschehen. Und damit setzte er den Becher an und trank das Gift aus, ohne Mühe und heiter. Bis jetzt waren viele von uns noch leidlich imstande gewesen, die Tränen zurückzuhalten. Da wir ihn aber trinken sahen, ging es nicht mehr. Ja, mir kamen mit solcher Gewalt die Tränen, dass ich mein Gesicht verbarg und mich ausweinte. Nicht nur über ihn, sondern auch über mein Schicksal, das mich eines solchen Freundes beraubte. Kriton war schon vor mir aufgestanden, da er die Tränen nicht bändigen konnte. Simmias schluchzte und schrie so laut auf, dass es mit Ausnahme des Sokrates niemanden gab, den er nicht gerührt hätte. Sokrates aber rief, Was macht ihr da, ihr Männer? Ich habe nicht zuletzt darum die Weiber ferngehalten, damit sie sich hier nicht gar zu töricht benehmen. Denn ich habe gehört, dass man im Schweigen sterben müsse. So haltet Ruhe und beherrscht euch. Wir schämten uns und hörten auf zu weinen. Sokrates ging noch auf und ab, meinte aber, die Beine würden ihm schwer und legte sich auf den Rücken. So hat es ihm der Mann geraten. Darauf befühlte ihn der, der ihm das Gift gereicht hatte, von Zeit zu Zeit und untersuchte die Füße und Schenkel, und indem er ihm dann heftig den Fuß drückte, fragte er Sokrates, ob er etwas spüre. Sokrates verneinte. Jetzt drückte er die Knie und tastete den ganzen Körper ab und zeigte uns, wie diese allmählich erstarrte. Er fühlte ihn noch einmal an und meinte, wenn die Kälte bis zum Herzen gedrungen sein werde, sei er tot. Schon war ihm der ganze Unterleib erstarrt, da enthüllte sich Sokrates das Haupt und sagte zu Kriton, ich bin dem Gott der Heilkunde Asklepios als Genesender noch einen Hahn schuldig. Vergiss nicht, ihn zu opfern. Das war des Sokrates letztes Wort. Er wolle es tun, versprach Kriton. Ob er ihm sonst noch etwas zu sagen hätte. Kriton erhielt keine Antwort mehr. Nur einige Augenblicke vergingen, da zuckte der Leib zusammen. Ein Diener deckte ihn auf. Sokrates' Auge war gebrochen. Kriton trat jetzt heran und drückte dem Toten Mund und Augen zu. So war Echikrates das Ende unseres Freundes. Wir dürfen sagen, das Ende des edelsten Mannes von allen, denen wir begegnet sind. Das Ende des besonnensten und gerechtesten aller Menschen, die je gelebt. Phaidon, ein Dialog des Platon, nach der Übersetzung von Rudolf Kassner, für den Funk bearbeitet von Willi Schmidt. Sie hörten das Werk in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunk Stuttgart. Die Rollen und ihre Sprecher waren Sokrates, Wolfgang Kieling, Phaidon, Manfred Tümmler, Echikrates, Sigmar Schneider, Ton und Schnitt Walter Jost und Waltraud Gruber, Regie Willi Schmidt.